Erster Hiob antwortete. Er sagte, Zweiter, du hast einem schwachen Menschen gut geholfen. Du hast einen kraftlosen Arm gestützt. Dritter, du hast Menschen, die nichts verstehen, gut beraten. Du hast viel Weisheit gezeigt. Vierter, wem hast du deine Worte gesagt? Welcher Geist hat durch dich geredet? Fünfter, die Toten zittern unter dem Wasser. Auch die Lebewesen dort zittern. Sechster, das Totenreich ist offen vor ihm. Die Tiefe ist sichtbar vor ihm. Siebter, er breitet den Norden über dem leeren Raum aus. Er lässt die Erde ohne Halt schweben. Achter, er hält das Wasser in seinen Wolken fest. Die Wolken zerreißen darunter nicht. Neunter, er versteckt seinen Thron. Er breitet Wolken darüber aus. Zehnter, er hat eine Grenze über das Wasser gemacht. Dort trennen sich Licht und Dunkelheit. Elfter, die Säulen des Himmels wackeln. Sie haben Angst vor seiner Drohung. Zwölfter, durch seine Macht hat er das Meer bewegt. Durch seine Weisheit hat er Rahab zerstört. Dreizehnter, durch seinen Atem wird der Himmel klar. Seine Hand hat den schnellen Drachen durchbohrt. Vierzehnter, das sind nur kleine Teile seiner Taten. Wir hören nur ein leises Flüstern davon. Wer versteht seine große Macht, die wie Donner ist?